Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht. Und zwar, das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen, aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Und ich sage Hallo an alle Podcast-Zuhörer. Das ist Ricky MMA. Ihr seid genau richtig. Ihr habt den richtigen Podcast abonniert. Ihr habt den richtigen Livestream eingeschalten. Und unter Umständen, weiß ich nicht, wo es diesen Podcast sonst noch gibt, habt ihr auch irgendeine Stitcher-App oder so laufen. Ich glaube, bei Stitcher veröffentliche ich den Podcast auch. Also kann es gut sein, dass ihr mich da auch hört, wobei das ja eher eine amerikanische Plattform ist. Und ich glaube, deutsche Podcasts da nicht allzu viele Erfolge verbuchen können. Ja, die letzte Woche war verhältnismäßig ruhig. Es gab kein Riesen-Announcement. Double M Triple A, das ist jetzt die Bezeichnung, die ich mir angewöhnt habe. Ich hab die ganze Woche überlegt, wie könnte man es denn richtig aussprechen, weil MMAAAA, habe ich jetzt schon wieder ein A zu viel, das klingt nun wirklich wahnsinnig blöde. Und dann kam ich zuerst auf die Idee, das MMAAA zu nennen. Und ja, im Laufe der letzten Tage setzte sich bei mir aber MMAAAA fest. Und gestern habe ich dann in einem anderen Podcast gehört, dass ein Moderator es genauso genannt hat. Und da habe ich mir gedacht, na gut, also wenn noch einer so blöde war wie ich und auf die Idee kam, dann könnte es ja vielleicht gar nicht so blöde sein, wenn man das Ganze so bezeichnet. Ihr wisst das mit Sicherheit, MMAAA ist die neu gegründete, ja, man sollte es vielleicht noch Organisation nennen, aber es deutet, oder es ähnelt sehr einer klassischen Gewerkschaft, ja, die ja gegründet wurde von Björn Rapney, George St. Pierre, Cain Velasquez, TJ Dillashaw, Tim Kennedy, und es war noch jemand dabei, also ist ja auch wurscht, wer alles dabei war. Mittlerweile sollen angeblich schon 200 Kämpfer mit an Bord sein, 200 UFC-Kämpfer, das wäre natürlich ein unfassbarer Erfolg für die noch relativ junge Organisation, aber man muss sagen, nach einer Woche merkt man schon, dass es hier und da ein bisschen anfängt zu bröseln. Was ich jetzt ganz interessant fand, war, Donald Cerrone wurde in Toronto auf MMAAA angesprochen und Hintergrund war, dass Dana White im UFC-hauseigenen Podcast Unfiltered zu Gast war und ziemlich vom Leder gezogen hat. Natürlich hat er sich über Björn Rapney ausgekotzt, das ist auch keine große Kunst. Ich meine, der Typ ist halt einfach ein Witz, brauchen wir da gar nicht drüber reden. Der hat auch im Laufe der Woche ein paar Statements wieder abgegeben, da kannst du nur noch mit dem Kopf schütteln und die möchte man einfach gar nicht kommentieren. Ich habe auf Twitter geschrieben, @RickyMMA ist da der Twitter-Handle, dass das größte Problem für MMAAA eigentlich Björn Rapney ist und nicht die UFC. So sehe ich das jedenfalls. Also ich verstehe, dass die Jungs mit Björn Rapney jemanden haben wollten, der, sag ich mal, die dunklen Seiten der Promoter kennt, ja, und weiß, mit was für Tricks die arbeiten. Das leuchtet mir ein. Nichtsdestotrotz wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, Björn Rapney nicht so in den Fokus zu rücken, weil die eigentlichen Kernthemen und die Wünsche und die aus meiner Sicht auch gerechtfertigten Forderungen der Kämpfer gehen so ein bisschen unter. Die meisten reden darüber, wie absurd es ist, dass Björn Rapney jetzt plötzlich der Samariter sein möchte und die ganzen MMA-Kämpfer oder UFC-Kämpfer im Speziellen mehr Geld zuschanzen will und so weiter und so fort. Wir haben ja da letzte Woche schon drüber geredet. So, Cerrone, wie gesagt, wurde in Toronto so ein bisschen darauf angesprochen, was er von Dana Whites Äußerungen hält. Dana White hat im Podcast gesagt, naja, ich bin echt ein bisschen überrascht und auch enttäuscht, dass Donald Cerrone sich dieser Organisation angeschlossen hat, denn ich habe ihm vor ein paar Jahren mal einen Arsch gerettet. Die Story dazu hat Cerrone auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Es war wohl so, Cerrone war irgendwie mit dem Boot unterwegs und kam, hat sich irgendwie mit einem Typen gestritten und der Typ hat dann auch so Andeutungen gemacht, dass er jetzt hier mit Cerrone mehr als nur streiten will, sondern am liebsten auch mal kloppen. Ich weiß nicht, ob der Typ nicht wusste, dass Cerrone ein sehr etablierter Kämpfer ist. Auf jeden Fall hat Cerrone sich dann mit einem Headkick zur Wehr gesetzt und alle, die schon Donald Cerrone Headkicken sehen haben, wissen, dass das nicht gut ausging für den Herren. Und so war es dann auch. Cerrone musste vor Gericht, hat eine Anklage bekommen und musste sich auch einen Anwalt nehmen. Und er brauchte natürlich einen sehr guten Anwalt, um da einigermaßen glimpflich rauszukommen aus der Sache. Und da war Dana White derjenige, der Donald Cerrone damals geholfen hat und ihm einen Anwalt an die Seite gestellt hat. Dana meinte, ungefähr $100,000 hätte ihm der Spaß gekostet. Das hat er alles Donald Cerrone zukommen lassen. Und Dana hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass er und Donald Cerrone ein nahezu freundschaftliches Verhältnis pflegen. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass du dann auch als Dana White ein bisschen angepisst bist, wenn Cerrone nicht auf dich zukommt und sagt, Alter, hier, wir haben hier Probleme und können wir da nicht mal, vielleicht hat das ja getan, der gute Donald Cerrone, das wissen wir natürlich nicht, aber ja, Dana war so ein bisschen enttäuscht darüber, jetzt wurde Cerrone in Toronto darauf angesprochen und ist schon so wieder ein bisschen zurückgerudert und meinte so, ja gut, als ich mich hier dem ganzen Laden angeschlossen hatte, da wusste ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, dass ich eine Woche später das Gesicht dieser Organisation werden soll und bei einem Conference Call meine Meinung zu diversen Themen abgeben soll. Wenn das der Fall ist, ja, dann muss man natürlich auch sagen, Donald Cerrone, vielleicht vorher mal ein bisschen nachdenken. Ich meine, das kann man sich ja fast denken, dass wenn man ein großes Presse-Announcement rausgibt, hier die und die Kämpfer, Conference Call und dann lässt man die Bombe platzen, nicht Gewerkschaft, aber Organisation, die sich für die Kämpfer einsetzen will, dass dann Dana White vielleicht sagt, Alter, da hättest du aber mit mir mal auch im stillen Kämmerchen drüber reden können. Also mit der Reaktion muss auch mit Donald Cerrone rechnen. Wie gesagt, er ist jetzt ein Stück weit wieder zurückgerudert. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Triple A sich hier fast schon, ja, also jetzt so in den Anfangszügen selbst zerlegt mit Nebenkriegsschauplätzen. Ja, also es geht kaum noch um das eigentliche Anliegen, wie gesagt, aus meiner Sicht völlig berechtigt. Die Kämpfer müssen mehr Geld bekommen. Es muss eine Lösung gefunden werden, wie man irgendwie einen Fonds einrichtet, um für verletzte Kämpfer vorzusorgen, um auch für die Altersvorsorge vielleicht irgendwie einen Pool anzulegen, wo dann regelmäßig reinbezahlt wird. Das finde ich alles wirklich wichtig und richtig. Aber mit so Geschichten wie eben Björn Rapney und auch jetzt mit der Äußerung von Donald Cerrone, tut man sich nicht unbedingt einen Gefallen. Dann habe ich hier Brandon Sharp gehört, der bei Rogan die Fight Companion mit bestritten hat. Kommentiert kann man das ja nicht nennen, aber war mit dabei und erzählt dann, dass er da auch mit dabei ist und versucht sich da fast schon so ein bisschen als Spokesperson aufzuschwingen und hat aber die Hälfte selber nicht kapiert. Er hat einen Scheiße erzählt. Da ging ich davon aus, dass er noch nicht mal den Conference Call sich angehört oder angeschaut hat. Und das sind alles so Dinge, die nicht besonders zuträglich sind, ja, von oder für so einen Start, für so eine Organisation. Die UFC hat mittlerweile schon rechtliche Schritte eingeleitet und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Das ist alles gerade ein bisschen schwammig, da möchte ich gar nicht zu detailliert drauf eingehen. Da muss ich mir auch noch ein paar Sachen durchlesen, um da wirklich mir eine Meinung dazu zu bilden, was jetzt die Schritte der UFC angeht. Aber insgesamt, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich gerade eben schon gemacht habe, geht es ein wenig darum, dass es eigentlich eine Organisation sein soll, die für die Kämpfer geschaffen wurde. Und es geht jetzt mehr darum, wie scheiße Björn Rapney ist, wie blöde Cerrone ist, dass er diese Aussage trifft und so weiter und so fort. Also das war nicht unbedingt ein gelungener Start, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so nach der ersten Runde zwischen Dana bei Unfiltered und Björn Rapney bei seinem Conference Call und auch bei der MMA, muss ich sagen, steht es 1-0 für Dana White. Weil er hat ein paar interessante Dinge rausgehauen, die vielleicht nicht 100% akkurat sind immer. Man kennt das bei Dana White, der übertreibt dann gerne mal. Aber ich sag mal so, Björn Rapney hat halt einfach die nachgewiesene Historie nicht unbedingt auf seiner Seite. Es gibt halt einfach genügend Fälle, wo Rapney wirklich ein richtig dreckiges, mistiges Promoter-Schwein war. Und deswegen kauft man ihm diese Rolle, oder kauft man ihm jetzt, ja, aktuell würde ich sagen, wirklich diesen Gesinnungswandel nicht ab. Ja, es kann ja sein, dass jemand eine andere Meinung zu Dingen entwickelt über einen gewissen Zeitraum, aber das kommt so aus der Kalten, dass es berechnend wirkt. Und es wird ihm ja auch schon so ein bisschen nachgesagt, dass er das nicht ganz umsonst macht und schon mit einem ja auch finanziellen Mehrwert rechnet bei dieser ganzen Geschichte, bei der ganzen Organisation. Und das wäre natürlich dann nochmal Öl ins Feuer gegossen für die, die eh schon Schlimmes vermuten, wenn sie den Namen Björn Rapney hören. So, ich bleib kurz bei dieser Unfiltered-Sendung, als Dana White zu Gast war, denn ein weiteres interessantes Thema wurde da angesprochen, und zwar, dass Chris Cyborg offensichtlich nicht mehr diese 140 Pfund Catchweight-Kämpfe für die UFC bestreiten kann. Das ist jetzt nichts Neues. Wir haben gesehen, wie die Frau da gelitten hat, um irgendwie auf 140 Pfund zu kommen. Und sie hat auch mehrfach klar gemacht, dass sie da wirklich am Rande des Zumutbaren ist, beziehungsweise vielleicht sogar schon diese Grenze überschritten hat. Und Dana White wurde in diesem Podcast darauf angesprochen, wie es mit Chris Cyborg weitergeht. Und er meinte, so richtig wissen wir es auch nicht, wir haben ihr einen Featherweight-Titelkampf angeboten. Also klar, ihr wisst es gibt aktuell keine Featherweight-Division für die Damen in der UFC, und die UFC wäre bereit, für Chris Cyborg diese Division zu eröffnen, damit sie einfach nicht mehr diese Leiden durchleben muss, die sie bei den 140-Pfund-Kämpfen miterlebt hat. Und die Idee war, Holly Holm gegen Chris Cyborg zu stellen, um den Titel, ich glaube, das Ganze sollte dann bei der UFC Anaheim Card, die inzwischen gestrichen wurde, stattfinden. Das war das ursprüngliche UFC 208, was war denn das für ein Datum? Ich glaube, 21.01. oder so sollte das stattfinden. Das war der erste Kampf, den man Cyborg angeboten hat. Dann hat sie gesagt, es ist für mich nicht machbar, in 8 Wochen diesen Weight Cut hinzubekommen. Ich muss mich mehr oder weniger immer noch regenerieren von den beiden Weight Cuts, die ich hinter mir habe, als ich mit 140 Pfund kämpfen sollte. Und Dana meinte dann, ja gut, wir haben ja dann nochmal einen Kampf angeboten gegen Jermaine Durandamy in Brooklyn. Das findet am 11.02. statt, die Geschichte, genau. Das neue UFC 208, und auch diesen Kampf hat sie abgesagt. Und er weiß nicht, was mit dir los ist. Er sagt, gut, wenn du mit so einer langen Vorlauffrist nicht 145 Pfund schaffen kannst, dann hast du offensichtlich nicht nur das Problem, nicht 140 Pfund zu schaffen, sondern auch nicht 145 Pfund. Im ersten Moment, als ich das so gehört habe, dachte ich auch, Alter, was geht denn da ab? Sie bekommt jetzt letzten Endes ja genau das, was sie immer wollte, nämlich ihren Titel in der UFC. Also es geht hier nicht um Invicta-Titelkämpfe, sondern wirklich, die UFC würde für sie eine Division kreieren. Und das war ja eigentlich nicht der Plan. Der Plan war ja eigentlich, Chris Cyborg unter Vertrag zu nehmen und ihr die Zeit zu geben, sich nach und nach an die 135 Pfund ranzutasten. Und das Projekt musste man offensichtlich jetzt aufgeben. Es war ja wirklich nicht mehr mit anzusehen, wie sehr sie da immer darunter gelitten hat unter den Weight Cuts. Und ich dachte mir auch so, okay, jetzt kriegt sie diese Titelkämpfe angeboten. Das mit den 8 Wochen kann ich noch verstehen, aber mit diesem langen Vorlauf für UFC 208 in Brooklyn gegen Jermaine Durandamy, den lehnt sie auch ab, den Kampf, äußerst merkwürdig. Und Cyborg hat sich kurze Zeit später dann auch dazu geäußert und meinte ganz einfach, ich bin immer noch so im Arsch von den beiden 140 Pfund Weight Cuts, die haben einfach so viel Substanz gekostet, dass ich nicht vor März kämpfen kann. Es wäre einfach für mich unvernünftig, vorher wieder ein hartes Trainingscamp zu durchlaufen und dann auch wieder einen harten Weight Cut. Also es ist jetzt nicht so, dass Cyborg 145 Pfund mal auf einer Arschbacke kurz abreißt, sondern auch dafür muss sie hart arbeiten. Das ist für sie nicht machbar. Im März wäre das okay, aber vorher eben nicht. Und dann klingt das schon wieder ein bisschen anders. Also sie hat die Kämpfe nicht abgelehnt, sie hat nur den Zeitpunkt der Kämpfe abgelehnt. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Dana White natürlich weggelassen hat als findiger Promoter. Und ich gehe jetzt felsenfest davon aus, dass Chris Cyborg im Frühjahr 2017 die Women's Featherweight Division einweihen wird und dann da auch einen Titelkampf bestreiten wird. Hoffentlich gegen Jermaine Durandamy, würde ich wirklich großartig finden, weil Jermaine einfach auch eine gute, sehr, sehr gute Strikerin ist. Holly Holm hätte ich auch gut gefunden. Da wurde mittlerweile allerdings bekannt, dass Holly Holm prinzipiell von dem Kampf begeistert war, allerdings nicht, wenn der Kampf bei 145 Pfund stattfindet. Sie wollte eher so 138 Pfund, 140 Pfund, also Catchweight-Kampf. Und da hat Cyborg im Endeffekt ja eh schon den Rollladen runtergemacht und gesagt, nee, das gibt's mit mir nicht mehr. Also werden wir den Holly Holm-Kampf wahrscheinlich nicht sehen, was ich sehr bedauere, denn es wäre halt wirklich, glaube ich, ein großartiger Kampf gewesen. Ein bisschen ärgerlich. Aber auch gegen Jermaine Durandamy, glaube ich, könnte das interessant werden. Also man unterschätzt Jermaine Durandamy so ein bisschen, ja, weil sie in der UFC bislang zwar ja schon Siege einfahren konnte, aber gegen keine großartig bekannten Gegnerinnen. Aber Jermaine Durandamy ist rein, was das Striking angeht, mit das Beste, was du, sag ich mal, über 135 Pfund finden kannst. Also da schließe ich jetzt auch die Bantamweight-Damen mit ein. Also das ist schon wirklich eine High-Level-Strikerin und das wäre wirklich ein toller erster Titelkampf für diese neue Featherweight-Division. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich halte nicht viel davon, jetzt großartig da Chris Cyborg mehr oder weniger zu zwingen, weiterhin die 140 Pfund irgendwie zu schaffen, weil warum? Es ist keine Division 140 Pfund, also warum soll man sie damit quälen? Mach die Featherweight Division auf und such irgendwelche Gegnerinnen. Ich glaube auch, man aus unserer Sicht hier, aus Deutschland und auch viele Amerikaner müssen da, glaube ich, anders drüber nachdenken, über diese Chris Cyborg-Situation. Cyborg ist, glaube ich, für die UFC wirklich für den brasilianischen Markt enorm wichtig, denn es fehlen akut brasilianische Superstars für die UFC, für einen ganz, ganz wichtigen Markt. Fehlen die absoluten Topstars. Anderson Silva absolut auf dem absteigenden Ast. Jose Aldo, der wird auch nicht noch 10 Jahre weiterkämpfen. Und dann gibt es natürlich viele möglicherweise große Talente, aber man weiß noch nicht so richtig, wo sich das hin entwickelt und was die für eine Drawing Power haben. Bei Cyborg weiß man, wenn die auf brasilianischen Cards kämpft, ist das Ding direkt ausverkauft, die Leute lieben Chris Cyborg und man ist auch ständig in den Medien vertreten mit Chris Cyborg als Kämpferin und deswegen ist es so wichtig für die UFC, sie unter Vertrag zu haben und dann denke ich mir, mein Gott, scheiß auf die 140 Pfund, quäl das Mädchen nicht, lass die 145 Pfund Titelkämpfe bestreiten gegen von mir aus Fallobst, sei es drum, aber da bin ich ganz nah dran bei vielen MMA-Journalisten, die sagen, die Division wird mit der Zeit stärker werden, weil als Ronda Rousey die Bantamweight Division in der UFC eröffnet hat, gab es auch nur 3-4 Mädels, die ein gewisses Niveau erreichen konnten und der Rest war dann ziemlich schwach. Ich erinnere da an Shayla Gaff, die ganz zu Beginn mit dabei war. Das ist halt kein UFC-Kaliber aus heutiger Sicht. Aber so eine Division entwickelt sich dann, sobald es da Competition gibt und sobald man da natürlich auch Geld verdienen kann. Von daher öffnet die Türen. Öffnet diese Featherweight Division, am besten gleich noch die Flyweight Division mit dazu. Wie gesagt, man kann nicht genügend Divisions haben, das ist meine Meinung. So, dann gucken wir mal in den Chat, da ist ja schon was passiert. Also, der, und ich sage seinen Namen immer falsch, Gollard hat endlich wieder Internet, dazu beglückwünsche ich ihn. Dann ist hier einer, der hat ganz viele A's, S und D's in seinem Usernamen und der fragt, Ricky, meintest du nicht, BJ Penn trainiert bei Jackson Winklejohn? Habt ihr doch gesagt, er trainiert bei RVCA. Also, BJ Penn hat die letzten Monate ständig bei Jackson Winklejohn trainiert, nur hat jetzt wieder das Trainingscamp gewechselt, weil er eben gegen den Jackson Winklejohn Kämpfer kämpfen muss. Das war der Hauptgrund. Und weil halt der letzte Kampf auch nicht zustande kam, dann ist er auch erstmal wieder zurück zu nach Hawaii gegangen, trainiert da mit Kaelin Curran, die jetzt auch am Wochenende gekämpft hat. Dann ist Alex Caceres mit an Bord. Also da sind so ein paar bekannte UFC-Kämpfer noch mit am Start. Aber Jackson Winklejohn, ja, war BJ Penns Camp für die letzten, ich kann jetzt nicht sagen, ein Jahr, wann wurde denn der erste Kampf angekündigt für ihn? Es könnte sogar ein Jahr gewesen sein. Also sehr, sehr viele Monate hat BJ Penn bei Jackson Winklejohn mit trainiert. Und ich würde behaupten, wenn er jetzt nicht gegen Yair Rodriguez, einem Jackson Winklejohn-Kämpfer, kämpfen würde, dann würde er auch weiterhin da trainieren. Nur aus jetziger Sicht macht es für ihn natürlich keinerlei Sinn, weiter in Albuquerque zu trainieren. Deswegen ist er vermutlich wieder woanders hingegangen. Aber BJ Penn war die letzten Monate Jackson Winklejohn-Kämpfer. Dann der Mike. Hi Ricky, sag doch mal bitte, wer so deine 2 bis 3 Lieblingskämpfer, Kämpferinnen sind und was du so toll an ihnen findest. Also ich tue mich immer ein bisschen damit schwer, dass ich so den Lieblingskämpfer, / Kämpferin habe. Es ist bei mir immer irgendwie so phasenweise, sage ich jetzt mal. Also es gibt einfach Kämpfer, die mich in dem Moment, wo ich sie dann sehe, total begeistern und dann freue ich mich auf den nächsten Kampf und unter Umständen begeistern sie mich da erneut und so hält sozusagen die Begeisterung oder bleibt auf einem gewissen Level immer. Also wenn ich jetzt mal hier die Pound-for-Pound-Liste durchgehe, natürlich freue ich mich immer auf Conor McGregor-Kämpfe, weil das einfach Spektakel hoch 10 ist. Dominic Cruz finde ich, also der gehört nicht zu den Top 3 Leuten, aber den finde ich auch großartig. Also ja, freue mich auch auf Dominic Cruz-Kämpfer, aber zu den Top 3 Leuten gehört er aus meiner Sicht nicht. Nicht in den Pound-for-Pound-Rankings, das meine ich nicht, sondern in meiner persönlichen Must-See-Fighter Top 3. Ja? Also einfach entweder Spektakel, gute Technik oder sonst was. Wen mag ich denn da noch so besonders? Jetzt gucke ich hier gerade, da tue ich mich echt schwer, da wirklich welche rauszupicken. Ja, Tony Ferguson mag ich sehr, ich mag Anthony Pettis sehr, Max Holloway, das passt natürlich jetzt zu dem Wochenende, also Max Holloway und Anthony Pettis, die gehören definitiv mit zu meinen allerliebsten Kämpfern, die ich mir so angucke, finde ich wirklich großartig, alle beide. Pettis, vielleicht hat der so ein bisschen das Problem, dass er so aktuell, das müssen wir mal das Wochenende abwarten, aber ich würde sagen, in den letzten Kämpfen den Anschein machte, dass er den Anschluss so ein bisschen verpasst hat. Also MMA entwickelt sich ständig weiter und es wird immer komplexer und man muss immer besser aufgestellt sein in den diversen Disziplinen. Und Pettis, habe ich das Gefühl, hat so ein Stück weit nach seiner langen Verletzungspause den Anschluss verloren. Und ich hoffe, er finde diesen Anschluss wieder. Und ich hoffe vor allem auch, dass er so ein bisschen wieder was von seiner Risikobereitschaft zurückgewinnt. Das war immer was ihn ausgezeichnet hat, dass er verrückte Dinge probiert. Damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie diesen Cagewalk, den er da mal gezeigt hat und so. Es ist insgesamt so, dass er sich in Kämpfen nicht mehr ganz so, er ist ein bisschen ganz shy. So könnte man es auf den Punkt bringen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das hat ihn ausgemacht als Kämpfer. Und Max Holloway, ja, also phänomenaler Mann. Jose Aldo gehört auch dazu, zu den Kämpfern, auf die ich mich jedes Mal freue. Frankie Edgar, ja, das ist auch klar. Dann mag ich die ganzen Sarah Longo-Leute, also ob es jetzt Aljamain Sterling ist oder Chris Weidman. Von mir ist dann, wenn ich jetzt Wonderboy noch mit dazu zähle, der ja auch viel da trainiert bei Ray Longo, dann gehört er definitiv, wie gesagt, auch noch mit ins Boot. John Jones, gar keine Frage, finde ich auch phänomenal, diesen Kämpfer. Rumble Johnson, auch absolutes Spektakel, finde ich auch toll. Und bei den Damen, also ich muss wirklich sagen, das ist für mich richtig schwer, jemanden herauszuheben, weil ich finde, die liefern fast in jedem Kampf ab. Natürlich gibt es auf dem unteren Niveau auch etwas schwächere Kämpfe, klar. Aber wenn man sich anguckt, Joanna Jędrzejczyk, Claudia Cardellia, Karolina Kowalkiewicz, Rose Namajunas und wie sie alle heißen, das sind alles hervorragende Kämpferinnen in der Strawweight Division, in der Bantamweight Division, Nunes, Shevchenko, Peña, Holly Holm, Ronda Rousey natürlich, Misha Tate, die zwar jetzt vermutlich erstmal zurückgetreten ist, aber ja, das sind alles großartige Kämpferinnen, gar keine Frage. Also da fällt es mir wirklich schwer, 2, 3 herauszupicken. Also den direkten Lieblingskämpfer habe ich, glaube ich, nicht. Ist alles immer so, was gerade aktuell ist, könnte man sagen, für mich wichtig. So, der Passivsportler ist da und der Pocho ist auch da. Schöne Grüße an euch alle. Hallo Pocho. Mensch, schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich hoffe, es geht dir gut. An dieser Stelle kann ich dich vielleicht gleich mal dazu befragen, ob du nicht dann Ende dieses Jahres dir ein paar Minuten Zeit nehmen könntest für eine neue Ricky-Folge, die ja definitiv mal wieder ansteht. So, der Passivsportler schreibt, also heißen, dass diese keine Qualität besitzen müssen? Warte mal, ach nee, da habe ich jetzt einen Satz mit ausgelassen. Entschuldigung, ich muss von vorne anfangen. Also der Passivsportler schreibt, wenn du sagst, suche irgendwelche Gegner, dann würde das heißen, dass diese keine Qualität besitzen müssen, sondern sich als Aufbaugegner zur Verfügung stellen. Ich glaube, da geht es jetzt gerade um Chris Cyborg nochmal. Wenn ich sage, such irgendwelche Gegnerinnen für Chris Cyborg, bedeutet das einfach, dass es nicht die direkte Widersacherin gibt für Chris Cyborg. Also es gibt aktuell keine Kämpferin bei 145 Pfund, die auf mich den Anschein macht, jetzt wirklich mit Chris Cyborg mithalten zu können. Ja, es gibt ein paar, die vielleicht hier und da mal Probleme darstellen könnten für Chris Cyborg, aber meistens ist das eben nicht der Fall. Was ich damit meine, ist, dass es erstmal nicht wichtig ist, gegen wen Chris Cyborg antritt. Ja, es hilft natürlich, wenn die Gegnerinnen besser sind und bekannter sind, aber prinzipiell ist es erstmal völlig unwichtig. Wichtig ist erstmal, Chris Cyborg an sich kämpfen zu sehen in der UFC, und ich bin wirklich felsenfest der Meinung, dass sich daran dann auch andere Kämpferinnen orientieren werden, und damit wird dann auch die Qualität der Gegnerinnen steigern. Natürlich nicht, weiß ich nicht, in einem halben Jahr, aber in 2-3 Jahren mit Sicherheit. Und vielleicht kämpft Chris Cyborg dann auch nicht mehr in 2-3 Jahren, ist gut möglich. Aber dennoch wird die Division stärker werden. Insgesamt wird einfach mehr oder bessere Kämpfe uns geboten werden. Und das ist meine Hoffnung, die ich damit verbinde, wenn ich sage, die Gegnerin für Cyborg ist erstmal egal. Cyborg ist das Zugpferd, so wie Ronda Rousey das Zugpferd für die Bantamweight Division oder allgemein für Women's MMA war. Natürlich gab es vorher schon Women's MMA, aber das war halt eher was für Nerds und nicht so richtig auf dem Radar. Ja, es fand halt nicht in der UFC statt, also wurde es so ein bisschen vernachlässigt. Und Cyborg sorgt halt jetzt dafür, dass, sag ich mal, so ein bisschen das Augenmerk auch auf die etwas schwereren Frauen gelenkt wird, weil sie so unfassbar dominant ist. Und ich bin mir sicher, dass es da noch genügend Frauen gibt, die sich weiterentwickeln können und dann auch ernsthafte Gegnerinnen werden können von Chris Cyborg. Aktuell ist da niemand da, deswegen ist mir die Gegnerin eigentlich wurscht. Brian Ortega schreibt hier noch, der Mann mit vielen A's, S und D's, das stimmt natürlich auch, ist auch einer meiner Lieblingskämpfer. Pocho, na klar bin ich natürlich am Start. Ach, da freue ich mich, das ist schön. So, Chat ist erstmal leer gesaugt, sozusagen. Dann gucke ich mal, was ich sonst noch aufgeschrieben habe. Natürlich habe ich mir den Joe Rogan Podcast angehört. Letzte Woche Donnerstag war, glaube ich, John Jones zu Gast. Ich möchte jetzt da gar nicht großartig drüber sprechen, was es da alles ging. Dennoch, ein paar interessante Sachen habe ich mir sozusagen abgespeichert. Zum Beispiel natürlich, dass John Jones vor jedem Kampf sich erstmal ordentlich einen reingelötet hat und hackedicht war, soweit, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat oder halt einen Filmriss hatte, um später, sollte er die Kämpfe verlieren, die er nie verloren hat, immer eine Ausrede parat zu haben. Ist natürlich schon eine krasse Aussage, darüber brauchen wir gar nicht lange reden, aber was ich wirklich bedenkenswert fand, Joe Rogan fragte John Jones an irgendeinem Punkt, wie sieht's denn eigentlich aus? Bist du vom Alkohol weg und würdest du sagen, du trinkst nie wieder Alkohol? Da sagt John Jones, ich bin zwar weg, klar, aber also ich werde definitiv nochmal Alkohol trinken. Und das hat mich schon sehr überrascht, dass John Jones in einer Phase, in der er eigentlich mit dem Thema komplett abgeschlossen haben sollte, noch so eine Aussage tätigt. Vor allem, er befindet sich gerade in einer Sperre, die er jetzt bekommen hat, weil er verbotene Substanzen, so muss man sagen, zu sich genommen hat. Und dazu kommt noch, dass er noch eine Anhörung bei der Nevada State Athletic Commission ins Haus stehen hat. Und das sind solche Äußerungen einfach nicht besonders clever. Das ist meine Meinung. Und wenn er das ernst meint, dann hat er auch immer noch das Problem. Also ich meine, er hat ja mehr oder weniger zugegeben, dass er Alkoholiker war, ja, definitiv ein Problem mit Alkohol hatte, einfach viel zu viel getrunken hat und sehr, sehr regelmäßig. Und um Alkoholiker zu sein, musst du nicht irgendwie jeden Tag was trinken. Da reicht's, wenn du mehrfach am Wochenende was trinkst. Das brauche ich euch nicht zu erzählen, ihr seid alle alt genug, ihr wisst, wann man Alkoholiker ist und wann nicht. Und wenn John Jones dann sagt, naja, also so ganz mit dem Thema habe ich immer noch nicht abgeschlossen, finde ich das schon äußerst bedenkenswert. Aber andererseits ist es mir auch scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will John Jones kämpfen sehen, die Eskapaden sind mir eigentlich egal. Ich verstehe zwar, dass viele sagen, ja, er ist ja auch ein Vorbild und hin und her. Das stimmt, in gewisser Weise ist das für Kinder bestimmt dann auch richtig, dass man da ein bisschen Vorbildwirkung haben sollte, ja. Aber für mich jetzt, ja, ich finde das heuchlerisch, wenn ich jetzt so tun würde und sagen würde, ach, ich finde das alles ganz schlimm, weil es stimmt nicht. Mir ist es scheißegal. John Jones ist ein phänomenaler Kämpfer, den ich mir unglaublich gerne angucke. Mir ist egal, ob der sich eine Woche vorher völlig abschießt oder nicht. Ich finde den einfach großartig. Und dann soll er es halt machen. Mein Gott, soll er sich abschießen. Die Konsequenzen, die dann natürlich so ein Verhalten oft hat, die finde ich auch nicht schön, ja. Also, dass du besoffen eine schwangere Frau in die Kiste fährst und abhaust und so Geschichten. Ja, das ist was, daran kann man definitiv arbeiten. Aber ob er jetzt Alkohol trinkt oder sich da einen reinsnifft oder so, da gebe ich einen Fick drauf. Ansonsten auch das eine absolute Hörempfehlung. Joe Rogan und John Jones sollte man sich mal anhören. Gibt ein paar interessante Äußerungen von John Jones, jetzt nichts, was mich wirklich von den Socken gehauen hätte oder aus den Socken gehauen hätte. Das Einzige, was mir wirklich bis heute in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich diese Aussage, ja, nö, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir nochmal einen reinknüppel. So, jetzt gucke ich nochmal in den Chat, weil ich glaube, da gab es nochmal eine Nachfrage. Genau, der Passivsportler schreibt, es geht also darum, dass sie kämpft, um den Markt zu öffnen. Weniger den Markt zu öffnen, sondern, also es geht wieder um Chris Cyborg, um die Geschichte mit der 145 Pfund Division. Es geht mir persönlich weniger darum, dass sie den Markt öffnet, ja, für neue Kämpferinnen, für interessierte Fans. Es geht mir mehr darum, dass sie, nennt man das dann auch, den Markt öffnet für neue Kämpferinnen, also für einfach für schwerere Frauen oder für welche, die sich jetzt noch in die 135 Pfund Division quälen, ja, die dann vielleicht sagen, nee, ich umgehe so einen harten Weight Cut, gehe lieber in die 145 Pfund Division, weil sie jetzt halt auch in der UFC vertreten ist und messe mich da mit anderen Kämpferinnen. Also darum geht es, glaube ich, auch der UFC. Oder so musst du da an die Sache rangehen, so muss man sagen. Du musst einfach davon ausgehen, dass sobald du eine neue Division einführst, dass die erstmal qualitativ nicht so hochwertig ist, sich aber über die Dauer der Zeit ja einfach entwickelt. Das war eigentlich immer so in der UFC. Auch als sie Bantamweight und Lightweight und sowas und Featherweight und sowas eingeführt haben, gab es am Anfang auch enorme Qualitätssprünge unter den Kämpfern. Ja, also da hast du welche gesehen, die konnten kaum gerade auslaufen. Ich übertreibe natürlich jetzt so ein bisschen, spitze ein bisschen zu. Und es gab einfach wirklich Elite-Kämpfer wie Uriah Faber. Und man hat diese Unterschiede natürlich gesehen. Mittlerweile hast du eine Bantamweight-Division, die so stacked ist wie kaum eine zweite. Natürlich, Lightweight fällt einem da auch sofort ein. Und auch die Bantamweight-Division, wenn man mal ehrlich ist, ist mittlerweile so gut besetzt, dass man nicht mehr sagen kann, okay, außer den ersten drei Mädels, ja, laufen die anderen alle der Musik hinterher sozusagen. Also du kannst wirklich Argumente dafür finden, dass du bis Platz 10, 11, 12 in der Division immer kompetitive Kämpfe auf die Beine stellen kannst. Und auch darunter entwickelt sich immer mehr. Also ich glaube wirklich, dass das A und O ist zum einen den brasilianischen Markt nicht zu sehr zu verlieren, ja, damit, dass halt wichtige Kämpfer ihre Karriere beenden oder einfach nicht mehr so zugkräftig sind oder auch ein Vitor Belfort einfach am Ende ihrer Karriere stehen. Das ist wichtig und gleichzeitig öffnest du damit halt auch, ja, neuen Kämpferinnen eine Tür, die bislang vielleicht nicht in der UFC kämpfen konnten oder sich gequält haben in die 135 Pfund Division, um dann in der UFC zu kämpfen. Deswegen, ja, finde ich das einfach interessant. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, klar. Es kann auch sein, dass wir in 3 Jahren sagen, das war der größte Bullshit, den sie je gemacht haben. Aber das glaube ich nicht. So, dann schreibt Bloodsport, der Rogan-Podcast mit Jones war sehr cool, nur zu empfehlen, sich den mal anzuschauen. Absolut, Joe Rogan ist ein Mastermind, was die Unterhaltung angeht, mit diversen Leuten, wisst ihr natürlich. Und ich habe ja vor ein paar Monaten, als Ariel Helwani mit John Jones da durch den Park gelatscht ist, auch nicht so richtig verstehen können, warum alle den Helwani da so abgefeiert haben für sein Interview. Weil ich persönlich fand es kein herausragendes Interview. Und wenn man sich jetzt den Rogan-Podcast anhört und dann nochmal den Helwani-Podcast oder das Rumgelatsche da anschaut und sich anschaut, wie Jones da interagiert hat mit Helwani und wie er dann später mit Rogan interagiert hat, wie er einfach drauf war, merkt man da Unterschiede. Und ich persönlich bin der Meinung, es liegt einfach daran, dass Joe Rogan einfach die Fähigkeit besitzt, mit dir wirklich oder dir ein sehr privates Gespräch aufzudrücken. Ja, also du bist dir natürlich dessen bewusst, dass das millionenfach geklickt wird im Netz, aber er hat die Möglichkeit, dich fast in eine private Konversation reinzuziehen. Und Helwani hat immer so diesen Corporate-Stempel noch oben drauf. Und mir sind aber die Interviews, die Rogan dann führt, oder die Gespräche, lieber, weil mich interessiert wenig, was die im Training alles so machen. Es sind einfach so diese Kleinigkeiten, die man so aufnimmt bei diesen Gesprächen. Ja, also mir braucht jetzt keiner mehr erzählen, wie der Werdegang war von John Jones, was er alles erlebt hat in seiner Karriere und so, das interessiert mir alles nicht. Aber so Kleinigkeiten, die er dann halt im Rogan-Podcast erzählt, die mir jetzt auf Anhieb auch nicht einfallen, aber wenn ihr euch das Ding anguckt oder anhört, werdet ihr wissen, was ich meine. Das finde ich immer viel interessanter und das kann Rogan rauskitzeln. Und ich glaube nicht, dass das eine antrainierte Fähigkeit ist, sondern das ist halt einfach ihm gegeben. Also er ist halt einfach ein Typ, dem man wahrscheinlich dann gerne Sachen erzählt, der eine gewisse beruhigende Art hat, und ich glaube, dass die Kämpfer sich bei ihm auch immer noch ein Stück weit geborgener fühlen, weil sie mehr das Gefühl haben, das ist einer von uns, das ist keiner von der Presse, sondern es ist einer von uns. Und das macht die Interviews oder die Gespräche von Rogan aus meiner Sicht deutlich interessanter als das, was Helwani da so macht. Allerdings bin ich da auch ein bisschen befangen. John Jones ist ein Ausnahme-MMA-Athlet, aber leider ist er dumm, schreibt der Jens. Er nimmt seinen Beruf nicht ernst genug. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ist er dumm? Also, dass er den Beruf nicht ernst genug nimmt, da gebe ich dir recht. Andererseits denke ich mir dann so, also Rogan hat in dem Podcast zum Beispiel gesagt, du hast mehr oder weniger eine Verpflichtung mit deinem Talent. Also du bist so talentiert und du darfst es nicht einfach so wegschenken. Ja, du musst was aus diesem Talent machen. Du musst dein Potenzial ausschöpfen, weil eben dieses Talent, das John Jones in die Wiege gelegt wurde, was so einmaliges ist, dass es eine Tragödie wäre, wenn er dieses Talent nicht ausschöpfen würde, wenn er es einfach links liegen lassen würde. Von daher gebe ich dir da recht, aber ob er dumm ist, das kann ich so nicht sagen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine flapsige Aussage von dir sein soll oder ob es wirklich eine Anspielung auf seinen IQ ist. Ich glaube nicht, dass John Jones dumm ist, und das liegt daran, dass ich der Meinung bin, wenn du auf einem sehr hohen Mixed Martial Arts Niveau kämpfen willst, brauchst du immer ein Stück weit auch Intelligenz. Ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass du ein Weltklasse-Athlet werden kannst, wenn du strunzdoof bist. Weil in Kämpfen müssen so schnelle Entscheidungen getroffen werden manchmal, dass du einfach einen gewissen Intellekt brauchst. Ja? Das ist der Grund, warum vielleicht ein Chris Lieben nie Weltklasse werden konnte. Ja? Oder ein Philip Baroni oder sonst irgendjemand. Die würde ich jetzt eher als dumm bezeichnen, wobei das mir auch nicht zusteht, irgendjemanden als dumm zu bezeichnen. Aber vielleicht nehme ich auch die Aussage von Jens hier gerade viel zu ernst. Breakers, Abo gegen Abo. Ich weiß nie, was das bedeuten soll. Spielst du damit vielleicht hier auf, warte mal, wo habe ich es denn? Guck mal. Hier. Jetzt muss ich mir die Kamera mir, dass ich es auch sehe. Hier. Die neue Men's Fitness habe ich hier in der Hand. Dana White ist hier drauf, und Interview mit UFC-Boss Dana White. Ihr habt mir das schon so ein bisschen, ich sag mal, durchgelesen. Übrigens, ich sehe gerade was, muss ich euch mal zeigen. Also ich finde, dass das hier ist eine völlig natürliche Figur. Wird dir gerade in der Men's Fitness wird dir gezeigt, wie man dicke Oberschenkel bekommt, genau. Und da ist ein Typ abgebildet, für alle, die das jetzt im Podcast hören, der, ich würde mal sagen, Oberschenkel hat, die so groß sind wie der Oberkörper eines normalen Mannes. Ja, aber zurück zu meinem Chat hier. Jetzt habe ich mich ganz ablenken lassen. Also ich weiß nicht, was du meinst mit Abo gegen Abo. Vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren. Der Passivsportler. Naja, irgendwer muss ja anfangen. Okay, verstehe. Da geht es nochmal um Chris Cyborg. Das Thema ist, denke ich, mal durch. Rogan sagt halt einfach genau das, was er denkt. Ja, das ist mit Sicherheit. Rogan sagt zum einen das, was er denkt, und zum anderen hat er, glaube ich, auch nicht, oder muss er nicht mit den Gedanken spielen, dass er vielleicht demnächst dann XY nicht mehr als Interviewpartner gewinnt. Denn ich meine, wenn Helwani einen total anpissen würde, ja, und da wirklich jetzt Fragen stellen würde, die Kämpfer XY sehr unangenehm sind, dann gehe ich davon aus, dass es sein kann, dass es irgendwann heißt, ich möchte aber nicht mehr bei der MMA Hour zu Gast sein, oder ich möchte nicht mehr mit Helwani sprechen, weißt du, Kuckuck. Also von daher hat Rogan diesen Druck nicht, den Helwani natürlich hat, denn wenn er keine Gesprächspartner mehr hätte, davon sind wir weit entfernt, aber ich meine nur, wenn er keine Gesprächspartner mehr hätte, dann kann er natürlich seinen Laden dicht machen, denn er lebt von den Interviews und Kontakten, die er hat. So, der Bulli ist da. Hallo zusammen. Hallo Bulli. Ricky, hast du den 1 Monat gratis Fight Pass Code aktiviert? Nein, lieber viele A, viele S und viele Ds. Denn ich habe den 1 Jahr Fight Pass Code bei mir aktiviert. Ich habe immer das Jahresabo beim Fight Pass, deswegen zum Fight Pass sage ich gleich noch was. Der Bulli schreibt Phil Heath, Mr. Olympia. Ach so, ist das okay, alles klar, Bulli. Ich kenne diese Typen nicht, weil ich die auch, naja, da will ich mich nicht weiter dazu äußern. Der Gollard, bekommst du für die harten Aussagen auch mal einen Strike von YouTube? Was sind für harte Aussagen? Das meint er jetzt nicht ernst. Was denn für eine, ihr habt doch keine, macht doch keine harten Aussagen. Jens schreibt noch, es war schon mehr flapsig gemeint in Bezug auf John Jones und seinen Lifestyle und den Alkohol. Er hat ja auch gesagt, er war nur am Pumpen und hat kein Sparring mehr gemacht. Ja, da geht's auch nochmal um den John Jones Podcast. So, jetzt Fight Pass. Das fällt mir gerade ein, weil es hier thematisiert wurde. Heute Morgen sind mir wirklich fast die Augen aus den Augenlöchern gefallen. Das ist auch ein Sprichwort, das so noch keiner benutzt hat. Ich habe eins also erfunden. Und zwar bei meinem morgendlichen Recherchiervorgang stieß ich in einem Forum plötzlich auf zigtausende E-Mail-Adressen, Passwörter und Usernames. Und mehrere MMA-Fans haben sich dazu geäußert, dass das der Accountname oder die E-Mail-Adresse war, mit der sie sich beim UFC Fight Pass/UFC.tv angemeldet hatten. Relativ schnell war klar, dass hier irgendein Hack vonstatten ging. Ja, also irgendwelche Hacker haben sich die Daten diverser User gesichert. Und es sah am Anfang wirklich so aus, als wäre der Fight Pass gehackt worden und die Daten stammen komplett aus der Fight Pass-Datei. Mittlerweile steht fest, dass es nicht so ist, sondern es sind einfach Daten von Fight Pass-Kämpfern, die von Fight Pass-Usern, die zum Beispiel mit derselben E-Mail-Adresse und Passwort auch andere Dienste nutzen. Ja, das Problem ist natürlich, solltet ihr, keine Ahnung, im Forum Heiße Rille angemeldet sein mit derselben E-Mail-Adresse und mit demselben Passwort wie bei Fight Pass. Und jetzt wird das Forum Heiße Rille gehackt. Dann kann es sein, dass diese findigen Hacker versuchen, mit euren E-Mail-Adressen und Passwörtern diverse andere Dienste anzusteuern und über diese Dienste dann auf eure Accounts zugreifen können und dann unter Umständen Kreditkartendaten sich da abfangen können oder sich selber irgendwelche Sachen bestellen und so. Das ist das Problem. Das heißt, aktuell sind extrem viele Daten irgendwie im Umlauf, ja, also Passwörter und E-Mail-Adressen, wie gesagt, von Nutzern diverser Dienste. Und solltet ihr so jemand sein, der wirklich bei jedem Dienst dasselbe Passwort hat, dann würde ich euch empfehlen, dieses Passwort aktuell jetzt mal zu ändern. Also die Nachricht ist eigentlich fast schon losgelöst vom Fight Pass, aber in dem Forum gab es wirklich jede Menge Leute, die da ihre E-Mail-Adresse und ihr Passwort vom Fight Pass wiedergefunden haben. Und dementsprechend habe ich dann auch auf Twitter gleich geschrieben, hier aufpassen, Fight Pass wurde gehackt. Ich habe dann noch jemanden angeschrieben, den ich hier in Deutschland vom PR-Team der UFC kenne. Der hat mir dann auch gesagt, ja, hat mir dann später eine Nachricht halt zurückgeschickt und hat gesagt, Fight Pass selber wurde nicht gehackt, aber es gab da wohl den Vorfall, dass einige Fight Pass Kunden ihre Daten in dem Forum, das was ich euch gerade erzählt habe, wiedergefunden haben und er hat halt dann empfohlen, Passwort ändern. Und das habe ich auch getan. Also von daher sollte kein großes Problem sein, ab und zu das Passwort zu ändern. Das könnt ihr euch sowieso immer merken. Ich möchte jetzt hier nicht so oberlehrerhaft rüberkommen. Hier, Ricky erklärt euch das Internet und so ein Scheiß. Wisst ihr alles selber. Aber es ist halt wirklich, wenn man es dann so sieht, wenn man diese unfassbare Datenmenge da auf einmal so sieht, dann wird einem schon mal kurz anders. Ja. Und es war so, ich habe natürlich zuerst auch nach meiner E-Mail-Adresse gesucht, ob die da mit dabei war. Und es war so viel zu scrollen, dass ich gar keinen Bock mehr dann hatte, weiterzusuchen und gedacht habe, Alter, nee, ich ändere jetzt hier lieber gleich mein Passwort. Es ist so unfassbar viel an Datenmasse da gewesen, dass, wie gesagt, die Leute, die häufig dasselbe Passwort benutzen auf diversen Seiten, sollten sich hier wirklich mal überlegen, vielleicht das Passwort zu ändern. So, jetzt gucke ich wieder in den Chat. Welches Forum? Also ich habe es in mehreren Foren gelesen. Ich kann es auch gelesen. Ich kann es auch nachher nochmal verlinken oder einen Screenshot posten. Das Ding ist halt, warum ich das jetzt hier nicht so sage. Es gab ganz, ganz viele User, die sich sehr darüber aufgeregt haben, dass diese Nachricht in den Foren gepostet wurde, weil somit ihre Daten ja veröffentlicht wurden. Ja, also ist halt schwierig gewesen, weil da gab es halt dann wirklich Screenshots von Passwort oder von E-Mail-Adresse, Passwort, Username. Und das ist das Problem, die Artikel sind immer noch online. Man könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich logge mich jetzt mit dem Usernamen und dem Passwort ein, wenn der seinen Account noch hat und wenn der Account noch besteht, wenn der auch auf dem Fight Pass so übereinstimmt, das kommt ja auch noch mit dazu, aber im Endeffekt sind die da frei einsehbar, diese Sachen, und also ja, ich finde es deswegen ein bisschen blöd, dass man das dann vielleicht hier so publik macht, aber ich denke mal, wer das finden will, findet das relativ leicht. Also, ja, so, jetzt muss ich mal gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe. John Jones bei Joe Rogan, das habe ich gesagt. Dann springe ich mal ganz kurz zum Ultimate Fighter Finale und zu Sarah McMahon, die ja in einer guten Leistung Alexis Davis besiegt hat. Also ich fand das schon beachtlich. Alexis Davis wird von vielen unterschätzt, aber sie ist einfach ein Schwarzgurt in Jiu-Jitsu. Und wenn Sarah McMahon so eine Frau submittet, das heißt schon was. Ich möchte da gar nicht detailliert eine Analyse jetzt irgendwie an den Start bringen, aber es wurde bekannt gegeben, dass am 28.01. Juliana Peña gegen Valentina Shevchenko kämpfen wird. Das ist der Main Event der UFC on Fox Card in Denver, und das wiederum nehme ich mit rein, weil auch noch zwei andere Bantamweight-Kämpfe gerade aktuell so, sag ich mal, im Entstehen sind. Die UFC möchte unbedingt Sarah McMahon gegen Raquel Pennington booken. Das finde ich auch, macht total Sinn für beide Kämpferinnen. Auch wenn Sarah McMahon sagt, ich möchte eigentlich jetzt als nächstes einen Titelkampf bekommen, möchte auf die Siegerin des Kampfes Rousey Nunes treffen. Ich finde, dass sowohl Peña als auch Shevchenko da noch ein Stück vorne weg sind. Deswegen würde ich eigentlich den Pennington-McMahon-Kampf bevorzugen. Und ein zweiter Kampf, der anstehen soll, ist Holly Holm gegen Kat Zingano. Auch das macht aus meiner Sicht viel Sinn. Holly Holm zuletzt mit zwei Niederlagen, Kat Zingano hat verloren. Beide sind allerdings wirklich großartige Kämpferinnen. Und man könnte hier vielleicht nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Also Holm, Zingano, die Gewinnerin greift nochmal an. Die Verliererin muss sich dann wahrscheinlich auf längere Zeit erstmal hinten anstellen. Oder für längere Zeit, besser gesagt. Aber deswegen habe ich gerade einleitend diese Sarah McMahon-Nummer, der Kampf gegen Alexis Davis, nochmal mit reingenommen, um zu erklären, dass ich das gerade ganz interessant finde, was da in der Women's Bantamweight Division ansteht. Und daran sieht man auch, wie stark diese Division mittlerweile ist. Da sind wir wieder bei diesem Cyborg-Thema. Also wir haben jetzt eigentlich vier Women's Bantamweight-Kämpfe mit Nunes gegen Rousey, Shevchenko gegen Peña, möglicherweise Holm gegen Zingano und McMahon gegen Pennington, die alle auch ja ein Titelkampf sein könnten. Und das hatten wir halt vor 3 Jahren nicht oder vor 2 Jahren. Also diese Entwicklung geht auf jeden Fall in dieser Division in die richtige Richtung. Und das erhoffe ich mir, um es nochmal zu sagen, auch für die Featherweight Division. Dann, Conor McGregor ist natürlich in jeder Ausgabe mit dabei. So auch in dieser. Erstens, ich rudere nochmal zurück, spreche nochmal über Unfiltered. Nee, das war gar nicht bei Unfiltered, das war ein anderer... Das war ein Fernsehinterview, das Dana White gegeben hat. Da hat er was Interessantes gesagt. Er wurde natürlich darauf angesprochen, dass Conor McGregor den Featherweight-Titel abgeben musste und hat wieder erzählt, Conor wollte den Titel ja abgeben, und ihr werdet vielleicht die Videos auch gesehen haben, als Conor McGregor mit beiden Gürteln in den Privatjet einsteigt. Dann hat er auch eine Q&A in Belfast gegeben. Am Wochenende war das, glaube ich. Da hat er auch nochmal klargestellt, mir wurde nie ein Titel abgenommen. Ich bin immer noch Champion. Nur weil die irgendwie Plastikgürtel an Jose Aldo verteilen, heißt das nicht, dass ich nicht mehr der Featherweight Champion bin. Also kriegt Dana White da immer schon so ein bisschen eins ab von Conor McGregor, wenn man das so sagen kann. Aber was ich wirklich interessant fand, war, dass Dana White zugegeben hat, dass er mit Conor McGregor, seitdem er ihm den Titel abgenommen hat, den Featherweight-Titel, nicht mehr gesprochen hat. Also es muss wohl so gewesen sein, dass Conor McGregor von dieser Stripped-Aktion entweder von Dritten erfahren hat oder so via Corporate Talk. Also es gab nicht irgendwie einen Conference Call mit Dana, weiß ich nicht, Harry und den ganzen Vögeln und auf der anderen Seite McGregor und Kavanagh, die dann darüber gesprochen haben, dass er jetzt den Gürtel abgibt. Nee, es muss wohl wirklich eine klare Ansage gegeben haben von Dana White, der Gürtel ist jetzt weg. Und ich weiß nicht, ob sie ihm, also Conor McGregor, dann eine E-Mail geschickt haben oder eine WhatsApp-Nachricht oder so, aber es gab keinen Dialog zwischen Dana White und Conor McGregor und seitdem haben die beiden auch nicht mehr miteinander gesprochen. Man weiß, dass beide Seiten sowas immer ein bisschen durchziehen, aber beide verdanken sich gegenseitig auch eine Menge Kohle und von daher werden sie wieder zueinander finden. Also ich möchte das nicht größer aufbauschen, als es ist, aber ein bisschen fahrlässig ist es schon, wie die UFC aktuell mit ihrem wichtigsten Star umgeht. Ja, Conor McGregor bringt halt einfach wirklich die Kohle sozusagen in die Company aktuell. Und wir haben ja mitbekommen, dass die neuen Besitzer von WME mit Conor McGregor noch nicht mal gesprochen haben, seitdem sie den Laden übernommen haben. Mit dem wichtigsten Star, mit dem Aushängeschild, mit der Cash Cow haben sie noch nicht einmal ein Gespräch geführt. Das finde ich schon bedenklich. Und ich finde es dann auch schwierig, wenn Dana White, sag ich mal, Conor McGregor nicht unbedingt bevorzugt behandelt. Also eigentlich sollte man Conor McGregor den Bauch pinseln, damit er dem Laden gewogen bleibt, weil er ist sehr wichtig für die UFC. Für uns Fans ist es nicht ganz so wichtig, bin ich der Meinung, aber für die UFC und ihre neue Ausrichtung ist so ein Typ wie Conor McGregor das A und das O, weil sie müssen ihre Einnahmen, ich habe das ja vor ein paar Wochen schon mal erzählt, verdoppeln im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Und das ist ohne Conor McGregor nicht möglich. Jetzt stellen wir uns vor, Ronda Rousey verliert gegen Amanda Nunes, das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, beendet vielleicht ihre Karriere. John Jones, müssen wir auch mal abwarten, wann der zurückkommt, ob das klappt im Sommer, sieht danach aus, aber man weiß auch, dass John Jones bislang nie der richtig große Pay-Per-View-Draw wird. Dann wird es plötzlich schon eng für die UFC. Und ich weiß, die UFC verhandelt aktuell wieder mit GSP. Angeblich ist man sich da wieder ein bisschen näher gekommen in Sachen Comeback von GSP. Aber auch da, GSP ist keiner, auf den man in den nächsten Jahren bauen kann. Ja, also bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Conor hat nochmal klargestellt, beziehungsweise Dana White hat auch nochmal klargestellt, dass Conor die nächsten 10 Monate nicht kämpfen wird. Ich weiß nicht, ob das ab UFC 205 gilt oder ab jetzt, aber das war uns ja eigentlich allen schon klar, dass er vor August 2017 nicht kämpfen wird. Was auch noch interessant ist, Conor McGregor wird versuchen, in Nevada, also im Bundesstaat Nevada, gegen die Nevada State Athletic Commission vor Gericht zu ziehen, beziehungsweise er möchte seine Strafe, die er ja vor ein paar Wochen bekommen hat, da ging es um die Nate Diaz Pressekonferenz, als sie sich da mit Flaschen beworfen haben, da musste er ja dann also $150,000 bezahlen, das wurde dann gesplittet in gemeinnützige Projekte und so, ihr habt das alles mitbekommen und Conor McGregor hat ja gesagt, er wird das nicht bezahlen und war ziemlich angepisst, weil die Strafe natürlich total überzogen ist, muss man definitiv so sagen. Und er ist jetzt einer der wenigen Kämpfer, die versuchen rechtlich dagegen vorzugehen und zu sagen, ich möchte, dass das Ganze geprüft wird. Und das finde ich auch interessant, dass Dana White sich, dass Conor McGregor sich da gegen die Nevada State Athletic Commission stellt. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Sobald es da was Neues gibt, werde ich das natürlich euch mitteilen. Es gibt aber auch in Bezug auf Nevada State Athletic Commission positive Nachrichten, nämlich Nick Diaz ist frei. Ja, Free Nick ist mittlerweile dann, glaube ich, der Hashtag, den man da wählen muss. Die Geschichte ist zu einem einvernehmlichen Ende geführt worden, so kann man es vielleicht sagen. Nick Diaz, ihr wisst es, wurde ja lange gesperrt für seine Kifferei. Und dann wurde die Strafe reduziert. Ich brauche das nicht alles aufdröseln. Mittlerweile ist die Strafe abgelaufen. Und er muss eigentlich noch eine Geldstrafe bezahlen. Auch an die Nevada State Athletic Commission oder an den Staat Nevada. Und er hat sich bislang geweigert, diese Strafe zu bezahlen. Und solange er die Strafe nicht bezahlt, solange bleibt er gesperrt, auch wenn die eigentliche Sperre abgelaufen ist. Und jetzt wurde bekannt, dass sich Nick Diaz und Nevada irgendwie geeinigt haben. Konkretes weiß ich da nicht. Vielleicht bezahlt er ein bisschen weniger oder darf es abstottern. Keine Ahnung. Und Nick Diaz ist also jetzt dann wieder frei und darf wieder kämpfen. Das finde ich definitiv erwähnenswert. Jetzt gucke ich mal kurz hier in den Chat. Nicht, dass ich was verpasse, aber der Chat ist heute ein bisschen ruhiger. Insgesamt ist mein Livestream heute auch nicht ganz so gut besucht wie in den letzten Wochen, aber ich kann das verstehen. Es ist gerade so ein bisschen Downtime. Kurz vor 2:07 hat man das Gefühl, dass alle nochmal tief einatmen und zum Ende des Jahres geht es dann nochmal richtig ab. Jens schreibt, Ricky, warst du schon mal auf einem deutschen MMA-Event? Jens, nein. Und ich werde da auch nicht hingehen. Definitiv nicht. Ich habe null Interesse an deutsche oder europäische oder anders, deutsche MMA-Events. Europäische, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Cage Warrior-Event würde ich mir schon mal gerne live reinziehen. Doch, das, ich glaube, dass das auch nochmal eine geile Stimmung da vor Ort ist bei Cage Warriors. Das würde ich mir schon mal gerne angucken. Und auch so ein KSW-Ding könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir sowas mal reinpfeife. Wenn ich mal in Berlin bin oder so, dann kurz nach Polen rüberfahren, sich mal sowas angucken, kann ich mir gut vorstellen. Aber diese deutschen Events, bislang habe ich noch kein richtiges Interesse daran entwickelt. Ich habe aber jemanden, mit dem ich eine Ricky-Folge machen möchte, der in Deutschland MMA-Events veranstaltet hat. Der hat mich angeschrieben und hat sich ins Gespräch gebracht für so eine Ricky-Ausgabe und das möchte ich definitiv mit ihm machen. Momentan fehlt mir so ein bisschen die Zeit. Jetzt am Samstag wird Philipp Jordan von der Happy Day Podcast Tour berichten. Da werde ich mit ihm eine neue Folge aufnehmen. Ich möchte mit Pocho und mit Chris noch eine Folge Ende des Jahres aufnehmen. Und vielleicht kriege ich dann da dazwischen noch irgendwie den Kollegen und spreche mit dem so ein bisschen über MMA in Deutschland, in Europa. Also das könnte vielleicht interessant werden. Nochmal kurz zurück zu McGregor. Für alle Serienfans, ihr werdet es mitbekommen haben, Conor McGregor in der nächsten Game of Thrones Staffel mit am Start, entweder in der nächsten oder in der übernächsten, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig mitbekommen, aber ich mag ja die Serie auch sehr, also da bin ich mal gespannt, was für eine Rolle Conor McGregor spielen wird und vor allem, wie er dann stirbt. Also das wird ja bei Game of Thrones immer sehr, ja, wie soll man sagen, ausführlich dargestellt, das könnte interessant werden. Über UFC 208 habe ich gesprochen. Das Event war ja eigentlich für den 21.01. in Anaheim geplant, wurde jetzt gestrichen, weil man keine Kämpfe zusammenbekommt. Das neue UFC 208 findet am 11.02. in Brooklyn statt. Ja, da kann man eigentlich noch nicht viel dazu sagen. Ich glaube, die UFC hätte unglaublich gerne den Yoel Romero gegen Michael Bisping-Kampf auf der Card. Man möchte wohl auch Chris Weidman mit auf die Card packen. Geplant war auch der oder den Featherweight Women's Titelkampf mit auf die Karte zu packen. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt. Es wurden noch ein paar Leute entlassen in Las Vegas, alte UFC-Überbleibsel. Die zwei bekanntesten sind mit Sicherheit Jack Liddell und Matt Hughes. Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, man wusste nie so richtig, was Jack Liddell und Matt Hughes eigentlich machen. Bei Matt Hughes war es ja so, dass er ab und zu wenigstens mal bei Q&As aufgetreten ist und Chuck Liddell hat dann und wann mal eine Ultimate Fighter Staffel gecoacht in Mexiko zum Beispiel, aber ich verstehe, dass da die neue Company sagt, ah, Dana, ich weiß, es sind deine Buddies, aber wir haben nun wirklich nichts zu verschenken, aber ja gut, die beiden werden, denke ich mal, soweit ausgesorgt haben, dass sie jetzt nicht wieder anfangen müssen zu kämpfen, hoffe ich, wobei beide wahrscheinlich für Bellator interessant sind. So, zwei Sachen habe ich noch. Und dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch was in den Chat posten. Ansonsten sind wir heute ein bisschen früher fertig, habe ich auch nichts dagegen. Die letzten Wochen war es ja immer so, dass meine Frau mich darauf aufmerksam machen musste, dass es jetzt schon Zeit ist, aufzuhören, denn sie muss ins Yoga. Vielleicht schaffen wir es heute mal ohne Benachrichtigung meiner Frau. Carla Esparza hat am Freitag einen interessanten Artikel auf Instagram gepostet. Und zwar meinte sie, dass sie ihr Tough 20 Moped, so habe ich es genannt, also die Harley, die sie bekommen hat, weil sie Ultimate Fighter 20 gewonnen hat, verkaufen muss, weil sie jetzt zum Ende des Jahres viele Zahlungen hat, die sie nicht stemmen kann. Unterschwellig ist das natürlich wieder so eine kleine Kritik an Fighter Payment. Wir kriegen viel zu wenig Kohle, pipapo, bla bla bla. Muss man natürlich ehrlicherweise sagen, Carla kämpft nicht allzu oft, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, so ein bisschen muss man sich vielleicht dann auch im Vorfeld Gedanken machen, was man so auf die Seite packen muss oder ob man sich noch nach einem anderen Job umsehen muss, wenn ich merke, es reicht nicht. Natürlich bin ich auch der Meinung, sollte eine Carla Esparza so viel Geld verdienen, dass sie, selbst wenn sie nur einmal im Jahr kämpft, genügend Geld hat, um ihre Rechnungen bezahlen zu können und einigermaßen vernünftig davon leben zu können. Da bin ich absolut bei ihr. Allerdings kann es sie nicht überrascht haben, dass es vielleicht nicht reichen könnte. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen blöd, wenn man jetzt sagt, oh Mensch, mir geht die Kohle aus, ich habe mein ganzes Geld verprasst, da ist die UFC dran schuld. Also ja, sie sollte mehr Geld verdienen, aber wie gesagt, es wurde ihr nichts weggenommen, sondern sie wusste ja immer, was sie bislang hat. Und wenn es jetzt nicht reicht, ist sie so ein bisschen selber dran schuld. Und auf denselben Zug ist auch Claudia Gadelha gesprungen, die gesagt hat, die gute Carla sollte vielleicht mal wieder Kämpfe annehmen und sollte nicht ständig sich einfache Gegnerinnen versuchen rauszusuchen. Dann entstand, ich würde mal sagen, so ein kleiner Beef auf Instagram zwischen Carla Esparza und Claudia Gadelha. Carla hat so gesagt, sie ist noch nie vor jemandem weggerannt. Ganz im Gegenteil, sie hat schon zweimal auf Claudia Gadelha gewartet, weil dieser Kampf irgendwie zustande kommen sollte. Einmal ging es darum, dass Claudia ja nicht bei der Ultimate Fighter 20 Staffel dabei war, weil sie über die Wochen, in der UFC 20, TAF 20 aufgezeichnet wurde, das Gewicht nicht konstant halten kann. Und angeblich war dann noch ein zweiter Kampf oder nochmal ein Kampf zwischen den beiden geplant, später nach TAF 20. Und den hat Claudia Gadelha abgesagt, weil sie das Gewicht nicht schaffen würde. Beides ist schwer für mich nachzuvollziehen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber vieles deutet für mich darauf hin, dass man jetzt diesen Kampf mal booken sollte. Denn beide sagen, hey, du rennst von mir weg und willst gegen mich nicht kämpfen. Die eine sagt, es liegt daran, dass du immer zu schwer bist. Die andere sagt, du bist zu feige. Also könnte man diesen Kampf jetzt perfekt booken. Jessica Aguilar hat sich auch noch mit eingemischt, hat auch so ein bisschen in die Kerbe geschlagen. Hey, wenn du einmal im Jahr kämpfst oder alle 16 Monate, musst du dich nicht wundern, wenn die Kohle nicht reicht. Hör auf, ständig Kämpfe auszuschlagen und Kämpfe gegen die Elite deiner Division, dann hast du auch genügend Kohle. Also ich glaube, dass es eine Steilvorlage für die UFC ist, Carla Esparza gegen Claudia Gadelha zu booken. Macht für mich auch viel Sinn. Claudia ist momentan so ein bisschen raus aus dem Title Picture und ein Sieg gegen Carla Esparza würde sie natürlich direkt dann wieder ins Gespräch bringen, vielleicht wirklich noch ein drittes Mal gegen Joanna Jędrzejczyk anzutreten. Und andererseits wäre für Carla Esparza ein Sieg gegen Claudia Gadelha genau das, was sie bräuchte, um wieder in dieses Titelgespräch zu kommen. Also wäre das ein Kampf, den ich jetzt dann gerne gebuckt sehen würde. Und dann noch ein kleiner Nachtrag zu Ryan Bader. Ich habe, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass Baders Vertrag mit der UFC ausgelaufen ist, nach der, was war das in Brasilien? Wo fand das statt? Nach dieser Quatschcard in Brasilien. Ihr wisst, was ich meine. War das Sao Paulo? Ich glaube, es war Sao Paulo. Oder? Ist auch egal. Sein Vertrag ist, wie gesagt, ausgelaufen. Die UFC hat ja jetzt 30 Tage Zeit, mit ihm exklusiv zu verhandeln. Und erst nach den 30 Tagen darf Ryan Bader Angebote von anderen Companies verhandeln und muss dann der UFC, dass die UFC 30 Tage hat, um auf Angebote anderer Companies zu kontern. Ich glaube, so ist das, genau. In den ersten 30 Tagen, wenn jetzt der Bader, was weiß ich, ein Angebot kriegt von Bellator, kann die UFC sagen, ja, okay, wir matchen das Angebot, wir zahlen genauso viel und dann ist Bellator raus. Nach den 30 Tagen ist diese Klausel nicht mehr gültig. Wir befinden uns also aktuell in dieser 30-Tage-Klausel. Die UFC hat Ryan Bader jetzt ein Angebot unterbreitet, hat aber Bader gesagt, ist mir deutlich zu wenig. Das Angebot macht mich eher unzufrieden. Ich spekuliere jetzt so ein bisschen darauf, die 30 Tage auszusitzen und dann einen offenen Poker zu initiieren, muss man letzten Endes schon sagen. Er zockt da natürlich ein bisschen, weil ich der Meinung bin, dass er nicht der ganz große Draw für die UFC ist, aber in der aktuellen Konstellation der Light Heavyweight Division ein wichtiger Player sein kann. Und das könnte ihm dann einen Vertrag bescheren, den er sich vielleicht so unter anderen Umständen nicht hätte erschleichen können. Also das kann interessant werden. Auch der gute, wie heißt er? Immer blöd, wenn einem der Name nicht einfällt. Henry Cejudo steht kurz davor, mit der UFC verhandeln zu müssen. So muss man sagen, er hat noch einen Kampf übrig. Ja? Wenn er den Kampf bestritten hat, seinen nächsten Kampf dann praktisch, ist ja auch ein Free Agent sozusagen. Und er hat auch schon angedeutet, ich möchte gleich die 30 Tage abwarten, möchte danach offen verhandeln, gucken, wo es hingeht. Priorität liegt bei der UFC. Ich möchte UFC-Kämpfer bleiben. Die haben immer für mich gut gesorgt, wir hatten immer gute Gespräche, ich möchte definitiv da bleiben, aber es kann ja nicht schaden, sich so ein bisschen umzugucken. Und man muss es auch heutzutage so machen, bin ich der Meinung, als Kämpfer, dass man einfach abwägt, ich sage jetzt mal, zum Beispiel bei Bellator kriege ich das und das an Sponsoreinnahmen plus Gehälter, bei der UFC kriege ich das und dann muss man sich halt überlegen, was dann für mich Sinn macht. Also ich finde es sinnvoller, in der heutigen Zeit wirklich Angebote zu vergleichen und auch vielleicht auch zu verhandeln, gar keine Frage. So, nochmal ein Blick in den Chat. Der Döpp schreibt, Nikita Krylov gegen Misha, Nikita Krylov oder Misha Sirkunov. Wer gewinnt? Ich kann mich da nicht richtig festlegen. Ich kann mich da auch noch nicht richtig festlegen, liegt aber daran, dass ich bei diesem Kampf noch nicht bin. Ihr werdet es ja mittlerweile wissen, im Vorfeld zu UFC-Veranstaltungen versuche ich eigentlich immer, die Kämpfer, die dann auf der Card vertreten sind, mir nochmal anzugucken, ältere Kämpfe mir nochmal angucken, vielleicht auch Interviews und so. Und bei diesem Kampf bin ich aktuell noch nicht. Das liegt einfach daran, dass natürlich auch noch Albany dieses Wochenende stattfindet und man so viel im Vorfeld zu gucken hat, jedenfalls ich, dass ich bei manchen Kämpfen irgendwie so richtig noch nicht angekommen bin. Mein Bauchgefühl im ersten Moment sagt Mischa Sirkunov, ja, ist für mich derjenige, dem ich jetzt mehr zutrauen würde in der Division, aber der Krylov hat schon wirklich eine gute Entwicklung genommen, aber im letzten Kampf gegen Ed Herman hat er auch dann und wann ja einfach so Momente gehabt, wo er aus meiner Sicht gegen den besseren Gegner Gefahr läuft, sich ordentlich eine zu fangen, und Sirkunov wird da, denke ich mal, ein größeres Problem für Krylov. Auf jeden Fall ein wundervoller Kampf, großartig. Also ich mag diesen Kampf sehr. Der Jens schreibt, die Weigh-ins sind heute Pflicht, allein schon wegen Sean O'Connell, der lässt sich immer was einfallen. Ja, das stimmt, aber mich holt sie damit irgendwie nicht hinter den Ofen vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke mir natürlich immer alle Weigh-ins an, aber diese Geschenkaktionen und jetzt hier auch bei der letzten Veranstaltung, als sich der Vogel da wieder anmalt, wie der grüne Hulk und so, da gebe ich mal einen Fick drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, das interessiert mich nicht so besonders. Aber es macht natürlich was her. Ja, also ich kann es schon nachvollziehen, warum jemand Bock hat, sich das anzugucken. Ich gucke mir natürlich die Weigh-ins auch an. Meistens mache ich so, dass die Weigh-ins immer der Abschluss sind für mich. Und dann setze ich mich hin und suche mir so meine Favoriten des jeweiligen Kampfs raus und poste das dann auch immer auf Twitter, @RickyMMA, und natürlich auch auf Facebook, RickyMMA, also bitte folgen, bitte folgen, bitte folgen. Und mit den letzten Tipps lag ich ja gar nicht so falsch. Jetzt, wo ich das natürlich öffentlich sage, jinx ich das ganze Ding total, und ich werde, ich denke mal, bei den nächsten beiden Cards vielleicht 2 Picks richtig haben. So, eins noch, und zwar ein Dank in Richtung Mipa, denn der gute Mipa ist ein wirklich schon langjähriger Hörer meiner ganzen Podcast-Projekte. Ich glaube, der hat zugehört, als es noch Cult of Personality hieß, also schon vor 5 Jahren, und der hat eine kleine Spende rüberwachsen lassen. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist mir wirklich fast schon unangenehm, dass ihr mich da reichlich beschenkt. Ich danke nochmals dafür. Es ermöglicht für mich, mehr zu podcasten. Wie gesagt, ich stecke das alles ins Projekt, ja, und ich kann auch verraten, dass ich mittlerweile schon langsam aber sicher eine Idee entwickelt habe, wie ich meinen Hintergrund gestalte, und jetzt fehlt mir noch die Zeit, die kann mir keiner spenden, das muss ich selber irgendwie finden, das Ganze zusammenzubasteln. So kryptisch möchte ich es jetzt mal formulieren. Lasst euch da mal überraschen. Natürlich versuche ich, mehr zu podcasten. Ich stecke das Geld wirklich dann in Serverkosten, und es gibt diesen Dienst Auphonic, der die ganze nachträgliche Arbeit, die ich eigentlich sonst hätte mit einem Podcast, für mich übernimmt. Der kostet, man kann so grob sagen, pro Stunde 1 Euro, pro veröffentlichte Stunde kostet mich das Ganze 1 Euro. Umso mehr Spendengelder ich einnehme, umso mehr kann ich podcasten, und dementsprechend kommt das Ganze dann sozusagen den Ricky-Projekten zugute. Also von daher, vielen, vielen Dank dafür. Mehr kann ich nicht sagen. Einfach nur Dankeschön. Ich habe definitiv nicht vor, damit aufzuhören. Das finde ich immer interessant, weil fast jeder Spende steht dann unten noch so dran, bitte hör nicht schon wieder nach 3 Wochen auf oder so. Wie gesagt, ich habe ganz selten Podcast-Projekte beendet, weil ich keinen Bock mehr hatte. Meistens war es die Konstellation mit meinen Mitpodcastern, die dazu geführt hat. Das heißt nicht, dass meine Mitpodcaster daran schuld sind, sondern dass das Projekt daran zugrunde ging, dass wir beide, wir drei oder wir vier oder wer auch immer, zeitlich nicht mehr so richtig zueinander gefunden haben. Ja, menschlich war es meistens immer machbar, sage ich jetzt mal, auch wenn man sich vielleicht mal nicht so gut verstanden hat, hat man immer noch einen Podcast irgendwie hinbekommen. Aber es war dann eben ein Zeitproblem. Und bei so Sachen wie 4 Ecken, 2 Elfer zum Beispiel oder WhatsApp ist es halt schwierig, sich dann alleine hinzusetzen und das Ganze weiterzumachen. Und dementsprechend habe ich lange gebraucht, um das Naheliegendste für mich eigentlich ins Leben zu rufen, nämlich einen Podcast, den ich alleine mache, und ich lade mir dazu dann immer Gäste ein, beziehungsweise wenn ich früher MMA Radio gemacht habe, haben mich ja meine Mitpodcaster meistens nur unterbrechen können. Es war eh immer nur ein Monolog, weil alles aus mich raus wollte, was ich so über eine Woche angesammelt habe an Informationen. Von daher habe ich da nicht allzu viel geändert. Müssen wir mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Gut, dann sind wir heute wirklich ein bisschen früher fertig. Da, ja, kann ich mitleben und sage vielen, vielen Dank, wünsche euch ein schönes Wochenende, schaut euch beide UFC-Veranstaltungen an, ich finde beide Cards gar nicht so schlecht und ich poste natürlich dann wieder im Laufe der nächsten Tage meine Tipps. Vielleicht könnt ihr eure Tipps dann auch immer im Reply posten, würde mich ja auch mal interessieren, was ihr so denkt, wer diverse Kämpfe gewinnt. Also, schönes Wochenende, bis nächste Woche, ciao. So, Podcast-Hörer sind noch am Start. Ich muss es aber auch immer sagen, dass die Podcast-Hörer noch mit am Start sind. Ich muss ja sagen, liebe Podcast-Hörer, so ein bisschen war ich heute von den YouTube-Freunden enttäuscht, weil ich einfach gewohnt bin, dass auf YouTube mehr abgeht. Und es waren heute, das kann ich mal sagen, durchweg nicht mehr als 12, 13 Live-Zuschauer. Und das ist komisch, weil sonst läuft der Chat über an Fragen. Ich komme gar nicht zu meiner Themenliste und heute habe ich dann noch so Sachen erzählen können wie, ja, Mensch, Spenden sind total super und sowas. Das ist dann immer ein Zeichen, dass das Interesse ein wenig abgenommen hat. Aber ich kann euch verraten, dass ich mich davon nicht abbringen lassen werde, diesen kleinen, aber feinen Podcast hier weiter zu betreiben. Es ist einfach wirklich eine Herzensangelegenheit geworden. Also ich liebe diesen Sport und ich liebe es, darüber zu reden. Und ja, es ist kein Ende in Sicht. Dafür, die Information ist jetzt weltexklusiv, bin ich fast soweit, endlich mein Ranking-Punktesystem der Öffentlichkeit zu zeigen. Zuerst wollte ich einfach nur so einen Podcast machen und darüber reden. Jetzt überlege ich mir, ob ich das Ganze nicht wie eine Keynote vortrage. Mal gucken, wie zeitaufwendig das ist. Also mit so Folien und so. Hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Mal gucken. So, auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Oh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kriegt auf jeden Fall mal einen extra Applaus. Den könnte ich jetzt vielleicht einspielen. Ich hoffe, man hört ihn. Ja, nochmal der Hinweis, sollte euch das gerade eben Gehörte irgendwie ein bisschen gefallen haben und ihr denkt jetzt, Mensch, der Podcaster, der verdient mehr als nur meinen Download, meinen Retweet, meinen Like oder meinen Daumen nach oben. Der Podcaster verdient mal ein Geschenk. Dann geht doch einfach auf nonpg.de/Dankeschön. Da biete ich die Option Wishlist, also Amazon Wishlist und PayPal-Konto an. Da könnt ihr mich unterstützen in Form einer kleinen Geldspende oder eben eines kleinen Geschenks, sage ich jetzt mal. PayPal könnt ihr auch unter paypal.me/RickyPalm erreichen und ich nehme jegliche Art an Münzen an. Also ihr müsst euch da nicht zurückhalten. Von einem Cent bis zum, gibt es eigentlich einen 1.000-Euro-Schein? Ist alles willkommen. Danke nochmal fürs Zuhören und bis demnächst.